kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 4.8 Konjunkturzyklus und Krise. Für die meisten bürgerlichen Ökonomen und die vorherrschende bürgerliche Wirtschaftstheorie sind die Krisen vermeidbare Betriebsunfälle, die durch Fehlverhalten von Politikern oder, in Anführungszeichen, externe Schocks, also Einflüsse von nicht-ökonomischen Ereignissen auf die Wirtschaft ausgelöst werden. Diesen Theorien zufolge ist also ein stetiges Wirtschaftswachstum möglich, wenn nur die Rahmenbedingungen stimmen. Ein Blick auf die Realität zeigt jedoch, dass diese Auffassungen kaum mehr als Propaganda mit akademischem Anstrich sind. Seit der Entstehung des Kapitalismus wird die Akkumulation des Kapitals in relativ regelmäßigen Abständen von Krisen unterbrochen, in denen Massen von Arbeitern erwerbslos werden, große Mengen an Waren und Kapital vernichtet werden und Unternehmen bankrott gehen. Wie aber kommt es zu diesen Krisen im Kapitalismus? Was macht sie möglich und warum geschehen sie sogar notwendigerweise? Wer glaubt, durch einen einzigen Mechanismus in der Theorie von Marx die Krisen vollständig erklären zu können, muss enttäuscht werden. Auch die Suche nach einer eigenständigen Krisentheorie bei Marx ist vergeblich. Denn die Krise ist eine notwendige Bewegungsform der kapitalistischen Produktionsweise. Sie ergibt sich aus der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft insgesamt und der Einwirkung all ihrer Elemente aufeinander. Deshalb sind die marxische Krisentheorie und die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, die Marx geleistet hat, nicht voneinander zu trennen. Das macht das Verständnis der Krisen zu einer so komplexen Angelegenheit. Marx entwickelte an verschiedensten Stellen seines Werkes Überlegungen zur Entstehung von Wirtschaftskrisen im Kapitalismus. Hier soll nun versucht werden, seine Kerngedanken zu dieser Frage darzustellen. Kapitel 4.8.1 Profitrate und Krise. Für Marx ist, wie schon gesagt, die Profitrate die entscheidende Größe, von der die Akkumulation des Kapitals abhängt. Zitat: Die Profitrate ist die treibende Macht in der kapitalistischen Produktion und es wird nur produziert, was und soweit es mit Profit produziert werden kann. Zitat Ende, Marx, das Kapitalband 3. Dass es überhaupt zu Krisen kommt, liegt also daran, dass im Kapitalismus, Zitat, eine gewisse Höhe der Profitrate über Ausdehnung oder Beschränkung der Produktion entscheidet, statt des Verhältnisses der Produktion zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen, zu den Bedürfnissen gesellschaftlich entwickelter Menschen, Zitat Ende, Marx, das Kapitalband 3. In einer zentral geplanten sozialistischen Wirtschaft wäre das also nicht der Fall, weil die Produktion sich dann nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen richtet und nicht davon abhängt, ob die Profitaussichten ausreichend sind oder nicht. Das Steigen und Fallen der Profitrate ist also der Faktor, der wirtschaftliche Aufschwünge und Abschwünge verursacht. Ist die Profitrate hoch, stehen den Kapitalisten viele Möglichkeiten offen, wo sie ihre Profite gewinnbringend investieren können. Und diese Möglichkeiten lassen sie nie ungenutzt. Fällt die Profitrate jedoch, werden die Investitionsmöglichkeiten zwangsläufig eingeengt. Das heißt nicht, dass es keinen gesellschaftlichen Bedarf mehr gäbe, die Produktion weiter auszudehnen, denn genügend Krankenhäuser, Wohnungen oder Schwimmbäder gibt es im Kapitalismus kaum jemals. Es heißt nur, dass es keine profitträchtigen Anlagemöglichkeiten für das Kapital mehr gibt, zum Beispiel, weil es zwar zu wenig Wohnraum gibt, aber die vielen Wohnungssuchenden ein leeres Konto haben und sich die teuren Mieten nicht leisten können. Wir haben bereits gesehen, dass die Profitrate langfristig in jedem Fall fällt. Wenn also die Profitrate im Durchschnitt einen immer niedrigeren Wert annimmt, bedeutet das, dass Aufschwünge tendenziell schwächer werden und die Krisen und Abschwünge tendenziell länger, häufiger und tiefer. Wir sehen also, dass sich aus der Entwicklungslogik des Kapitalismus zwangsläufig ergibt, dass die Krisen sich mit der Zeit verschlimmern. Aber warum kann es im Kapitalismus überhaupt zur Krise kommen? Kapitel 4.8.2 – Die Möglichkeit der Krisen. Dass Krisen überhaupt möglich sind, liegt bereits in der grundlegendsten Eigenschaft der kapitalistischen Produktionsweise begründet. Darin, dass im Kapitalismus tendenziell alles zur Ware wird, also für den Verkauf auf dem Markt produziert wird. Die Kapitalisten interessieren sich nur dafür, dass ihre Waren verkauft werden und der Warenwert ihnen damit als Einkommen in die Tasche fließt. Haben sie dagegen einen Haufen Waren produziert, der sich nicht verkaufen lässt, obwohl vielleicht ein großes gesellschaftliches Bedürfnis danach besteht, werden sie den Teufel tun, diese Waren kostenlos an die Bevölkerung zu verteilen. Denn dadurch würden sie die Warenpreise weiter senken und ihre zukünftigen Profite gefährden. Dass sie aber nun die Waren nicht verkaufen können, bedeutet, dass der Profit sinkt oder ganz wegfällt. Selbst wenn die Kapitalisten noch Geld auf der Hinterhand haben, werden sie es nicht mehr in die Ausdehnung ihrer Produktion investieren, denn das würde die Überproduktion natürlich nur verschlimmern. Wenn sie keine Reserve haben, kann es sein, dass sie sich nun verschulden müssen, um ihre Ausgaben zu decken oder ihre bereits bestehenden Schulden nicht zurückzahlen können. Diese Art der Krise, die Überproduktionskrise, ist eine neue Erscheinung, die erst mit dem Kapitalismus aufkommt. Denn im Feudalismus oder früheren Gesellschaften entstanden Krisen immer aus Mangel, zum Beispiel, weil es eine Missernte gab oder einen Krieg. Die kapitalistischen Krisen sind dagegen Krisen des Überflusses. Es gibt zu viel produzierte Waren, aber nicht zu viel gemessen an den gesellschaftlichen Bedürfnissen, sondern gemessen an der zahlungskräftigen Nachfrage. Marx und Engels schreiben, Zitat, in den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre. Die Epidemie der Überproduktion. Die Industrie, der Handel erscheinen vernichtet. Warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel besitzt. Zitat Ende, Marx Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. Die bürgerlichen Ökonomen in der Zeit von Marx waren, wie die heutigen liberalen Ökonomen, davon ausgegangen, dass Angebot und Nachfrage sich automatisch in einem Gleichgewicht einfinden und es daher gar nicht erst zu Krisen kommt, das sogenannte Sayesche Gesetz. Dieses, in Anführungszeichen, Gesetz wurde damit begründet, dass ja jeder Verkauf einer Ware gleichzeitig auch ein Kauf einer Ware sei. Daher sei die Summe der gekauften Waren zwangsläufig gleich mit der Summe der verkauften Waren. Diese platte Feststellung ist natürlich richtig, aber sie bedeutet keineswegs, dass deswegen Nachfrage und Angebot im Einklang sind. Denn auch wenn jeder Kauf einen Verkauf voraussetzt, heißt das nicht, dass jeder, der etwas verkauft, unmittelbar auch etwas kaufen muss. Wenn ich ein Produkt meiner Arbeit verkaufe, bekomme ich dafür nicht direkt eine andere Ware, also das Produkt der Arbeit eines anderen, sondern in aller Regel eine Summe Geld. Was ich dann mit diesem Geld mache, kann mir im Kapitalismus niemand vorschreiben. Weil das Geld also zwischen den Verkauf und den erneuten Kauf tritt, fallen diese zeitlich nicht zusammen. Dadurch wird es möglich, dass eine Ware produziert wird, die dann niemand kauft. Nachzulesen im Kapitalband 1 bei Marx. Hinzu kommt aber, dass das Sayesche Gesetz einfach davon ausgeht, dass immer genau die Waren produziert werden, die auch nachgefragt werden. Da es eine riesige Vielzahl von unterschiedlichen Waren gibt, die sich grundsätzlich auch in unterschiedliche Produktionsabteilungen, Produktion von Produktionsmitteln, von Konsumgütern und so weiter, unterteilen lassen, ist diese Annahme aber Unsinn. Selbst wenn es gesamtwirtschaftlich gesehen eine ausreichende Nachfrage gibt, hilft das nichts, wenn Gabelstapler im Überfluss produziert werden, die sich der gewöhnliche Arbeiter wohl kaum kaufen wird, selbst wenn er das Geld dafür hat. Krisen entstehen also auch daraus, dass es im Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung zu solchen Ungleichgewichten zwischen verschiedenen Sektoren der Ökonomie kommt. Das passiert aber unvermeidlich, weil die kapitalistische Produktion keiner zentralen Planungsstelle unterliegt, sondern sich als ungesteuertes und im Kern unsteuerbares blindes Gesetz durchsetzt. Kapitel 4.8.3 – Der kapitalistische Konjunkturzyklus. All das erklärt jedoch immer noch nicht, warum die Produktion sich überhaupt in regelmäßigen Abständen ausdehnt und wieder zusammenzieht, warum es also kein gleichmäßiges Wachstum gibt, sondern einen Konjunkturzyklus mit Aufschwung- und Abschwungphasen. Das ist allgemein gesagt der Fall, weil die Kapitalakkumulation ständig die Bedingungen, unter denen sie stattfindet, verändert. Und zwar so verändert, dass jeder Aufschwung der Akkumulation die Bedingungen für den Abschwung schafft. Damit es einen Aufschwung geben kann, muss eine ausreichende zahlungsfähige Nachfrage nach Waren vorhanden sein, außerdem ausreichend anlagesuchendes Kapital in den Händen der Kapitalisten und genügend arbeitssuchende Arbeiter, die Beschäftigung in der sich ausdehnenden Industrieproduktion finden können. Nun investieren die Kapitalisten in die Ausdehnung ihrer Produktion und ihres Verkaufs. Dafür leisten sie sich größere Anschaffungen zur Modernisierung der Produktion, also neue Maschinen mit der dazugehörigen Technologie. Sie stellen zudem auch neue Arbeiter ein, um diese Maschinen zu bedienen. Dadurch nimmt die Arbeitslosigkeit ab und die Arbeiter können in der Regel höhere Löhne durchsetzen. Der Preis der wahren Arbeitskraft steigt also. Genauso steigen auch die Preise der Maschinen und anderen Produktionsmittel, denn die Kapitalisten kaufen diese jetzt im großen Umfang ein. Produzieren wird also teurer, was so lange kein Problem ist, wie die gesellschaftliche Nachfrage nach den Waren weiter wächst. Genau da liegt aber das Problem. Die Nachfrage wächst auf Dauer nicht gleichmäßig im Verhältnis zum Warenangebot. Zu Beginn des Zyklus werden größere Investitionen getätigt, wodurch die Nachfrage nach Produktionsmitteln einen Schub erhält. Diese Investitionen erhöhen dann die Produktivität, es werden also mit der vorhandenen Anzahl an Arbeitskräften mehr Waren ausgestoßen. Während sich also zunächst die Nachfrage schubweise erhöht und die Produktion sowohl von Konsumgütern als auch von Produktionsmitteln angeregt wird, nimmt dieser Effekt nach einiger Zeit ab. Das Warenangebot wurde in der Aufschwungphase aber ausgeweitet, sowohl in stofflicher Hinsicht, eine größere Masse an Gebrauchswerten, als auch wertmäßig, weil mehr Arbeitsstunden geleistet wurden, steigt die Summe der Warenwerte. Diese Warenmenge kann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr im vollen Umfang verkauft werden. Der Absatz der Konsumgüterindustrien leidet darunter, dass trotz der Lohnsteigerungen während des Aufschwungs die Masse der Konsumenten weiterhin arm sind und die produzierten Waren nur in sehr begrenztem Maße kaufen können. Zur gleichen Zeit können aber aufgrund der zunehmenden Knappheit an Arbeitskräften die Löhne so gestiegen sein, dass in manchen Industrien die Profite der Kapitalisten stark sinken. Marx schreibt hier einerseits, Zitat, der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumptionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumptionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde. Zitat Ende, Marx, das Kapitalband 3. Er betont andererseits aber auch, Zitat, dass die Krisen jedes Mal gerade vorbereitet werden durch eine Periode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt. Zitat Ende, Marx, das Kapitalband 2. Diese beiden Faktoren stehen nur scheinbar im Widerspruch zueinander. Es ist durchaus möglich, dass das Angebot an Konsumgütern so stark ausgeweitet wurde, dass die Kaufkraft der Arbeiterklasse nicht mehr ausreicht, diese zu kaufen, und gleichzeitig gerade die Industrie mit hohem Einsatz von Arbeitskräften durch die Lohnerhöhung gerade in dem Moment in Schwierigkeiten kommen, wo sich die Wirtschaft allgemein dem Punkt der Überproduktion nähert. Die Produktionsmittelindustrien sind gleichzeitig darauf angewiesen, dass die Kapitalisten weiterhin Maschinen und so weiter einkaufen, um ihre produktiven Investitionen zu tätigen. Das geschieht jedoch eher zu Beginn des Aufschwungs und zu späteren Zeitpunkten immer weniger, weil die neu getätigten Investitionen sich nun erst einmal rentieren müssen. Auch die Profitaussichten werden allgemein eher schlechter und die Investitionen vorsichtiger. Schließlich bedeutet die Produktivitätssteigerung, die durch die neuen Investitionen erzielt wird, auch, dass der Anteil des konstanten Kapitals, also Maschinen, Rohstoffe und so weiter, im Verhältnis größer wird, dass also die organische Zusammensetzung des Kapitals steigt. Wie oben gezeigt wurde, muss dadurch die Profitrate letzten Endes sinken. Wir sehen also, dass der Konjunkturzyklus von den Investitionszyklen des Kapitals abhängig ist. Hierbei spielt besonders das fixe Kapital, das über längere Zeiträume angelegt wird und dann vorerst gebunden ist, eine entscheidende Rolle. Marx schreibt, Zitat, in demselben Maße also, worin sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Wertumfang und die Lebensdauer des angewandten fixen Kapitals entwickelt, entwickelt sich das Leben der Industrie und des industriellen Kapitals in jeder besonderen Anlage zu einem vieljährigen, sage im Durchschnitt zehnjährigen. Durch diesen eine Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grundlage der periodischen Krisen, worin das Geschäft aufeinanderfolgende Perioden der Abspannung, mittleren Lebendigkeit, Überstürzung, Krise durchmacht. Zitat Ende, Marx, das Kapital, Band 2. Die genaue Zahl von 10 Jahren spielt dabei, wie Marx sagt, keine Rolle, da sich die Dauer auch verändern kann. Wichtig ist, dass die Bewegung der Industrie einen regelmäßigen Zyklus durchläuft, in dem Aufschwung und Abschwung sich abwechseln. Textbox. Sind Überproduktion und Unterkonsumtion dasselbe? Viele, die sich auf die marxistische Theorie berufen, sehen den entscheidenden Grund für die Entstehung von Krisen darin, dass die Arbeiterklasse im Kapitalismus zu niedrige Löhne gezahlt bekommt. Daher komme der Konjunkturzyklus regelmäßig an einen Punkt, wo die zahlungsfähige Nachfrage nach Konsumgütern zu gering sei, um die produzierten Waren noch kaufen zu können. Diesen Ansatz zur Erklärung der Krisen nennt man Unterkonsumptionstheorie. Einige, wenn auch nicht alle Vertreter dieser Theorie folgern daraus, dass die Arbeiterklasse für höhere Löhne kämpfen müsse, nicht nur um ihren eigenen Lebensstandard zu verbessern, sondern auch, um dadurch Krisen zu verhindern. An der Unterkonsumptionstheorie gibt es aber auch Kritik. Die Kritiker argumentieren, dass es eine willkürliche Annahme sei, dass die Überproduktion zwangsläufig in der Konsumgüterabteilung stattfinden muss. Genauso könne es zu einer Überproduktion von Produktionsmitteln kommen, da durch den technischen Fortschritt und den Anstieg der organischen Zusammensetzung des Kapitals der Anteil von Produktionsmitteln an der gesamten Produktion tendenziell ansteigt, werde die Überproduktion von Produktionsmitteln mit zunehmendem Entwicklungsstand des Kapitalismus als Krisenursache immer wichtiger. Die entscheidenden Krisenursachen werden von den Kritikern der Unterkonsumptionstheorie im tendenziellen Fall der Profitrate, im Anstieg der Löhne während des Konjunkturaufschwungs, in allgemeinen Ungleichgewichten zwischen den verschiedenen Sektoren der Ökonomie oder in einer Kombination der verschiedenen Faktoren gesehen. Textbox Ende. Kapitel 4.8.4 Krise und Rezession. Die Krise äußert sich nun darin, dass Massen von Waren keinen Käufer mehr finden. Das heißt, dass die Kapitalisten, die diese Waren produziert haben, nun zunehmende Schwierigkeiten dabei bekommen, ihre Ausgaben auszugleichen. Gleichzeitig ist die Überproduktion nicht nur eine von Waren, sondern auch von Kapital, also Überakkumulation. Überakkumulation bedeutet, dass es anlagesuchendes Kapital gibt, das aufgrund der fehlenden Möglichkeiten zur profitablen Investition brachliegt, also keine produktive Verwendung findet. Die Entwicklung des Kreditsystems hatte während des Aufschwungs die Akkumulation des Kapitals beschleunigt und erweitert, indem die Umschlagzeit des Kapitals verkürzt wurde. Nun wird der Kredit zu einem Hebel, der die Krise verschlimmert. Denn viele Kapitalisten, die Kredite aufgenommen haben, müssen diese nun zurückzahlen, ohne dass sie die Mittel dafür haben. Sie gehen also bankrott und müssen die Produktion einstellen. Dadurch weitet sich die Krise nun auch auf die Banken aus, in deren Bilanzen sich in Anführungszeichen faule Kredite häufen, die nicht mehr bedient werden können. Andere Unternehmen überleben, fahren aber ihre Produktion angesichts des schon vorhandenen Überangebots an Waren zurück und entlassen einen Teil ihrer Arbeiter. Ein Teil der Arbeiterklasse wird also erwerbslos, geht in die industrielle Reservearmee über, während auch bei den anderen Arbeitern die Löhne sinken, da aufgrund der Massenarbeitslosigkeit auch die Konkurrenz unter den Arbeitern wächst. Auch bei den Investitionen gibt es nun eine Flaute, da kein Kapitalist sein Geld anlegt, um die Produktion von unverkäuflichen Waren auszuweiten. Die gesamtgesellschaftliche Nachfrage fällt also, was die Krise zum Selbstläufer macht. Die Produktion wird noch weiter gesenkt und weitere Arbeiter entlassen. Die Auf- und Abschwünge der Kapitalakkumulation gehen also einher mit Auf- und Abschwüngen der Einstellung von Arbeitern. In der Rezession wächst die industrielle Reservearmee der Arbeitslosen, im Aufschwung schrumpft sie. Die Krise führt auch im großen Stil zur Vernichtung von Werten. Die überproduzierten Waren werden im großen Umfang entweder direkt vernichtet oder verfallen, bevor sie konsumiert werden können. Ein anderer Teil wird zwar nicht physisch zerstört, verliert aber einen Großteil seines Wertes aufgrund des Überangebots. Doch ebenso wie der Aufschwung nicht ewig währt, ist auch der Abschwung zeitlich begrenzt. Die Entlassung von Arbeitern, die Senkung ihrer Löhne, die Vernichtung von Kapital und dadurch die Verbilligung des Kaufs von neuen Produktionsmitteln machen ab einem gewissen Punkt die Produktion in manchen Teilen der Wirtschaft wieder profitabel. In diesen Zweigen werden nun auch wieder neue Investitionen getätigt, was wiederum neue Aufträge für die Produktionsmittelindustrien, zum Beispiel Maschinenbau, Fahrzeuge, Bauindustrie und so weiter, bedeutet. Auch diese werden nun wieder investieren, um die wachsende Nachfrage bedienen zu können. Der ganze Zyklus von Aufschwung, Krise und Abschwung beginnt also von vorn. Kapitel 4.8.5: Sind Krisen im Kapitalismus unvermeidlich? Wäre es möglich, der Krise zu entgehen? Zum Beispiel, indem der Staat die Investitionen so steuert, dass sie sich gleichmäßig entwickeln? Oder indem die Kapitalisten einfach aufhören zu produzieren, sobald die gesamte Nachfrage gesättigt ist? Im Kapitalismus ist weder das eine noch das andere möglich. Der bürgerliche Staat kann zwar Anreize für oder gegen Investitionen setzen, zum Beispiel durch Subventionen, die Zinspolitik der Zentralbank oder auch durch die Verstaatlichung mancher Unternehmen. Um den industriellen Zyklus als solchen aufzuheben, müsste aber jeder Aspekt des Wirtschaftslebens, also alle Investitionsentscheidungen, die Produktionsmengen aller Waren, die Einstellung und Entlassung von Arbeitern, die Höhe der Löhne und so weiter zentral geplant und vorgegeben werden. Die Kapitalisten hätten also überhaupt keine Verfügungsgewalt mehr über ihr Eigentum. Innerhalb des Kapitalismus ist ein solcher Schritt daher unmöglich und kein bürgerlicher Staat würde ihn zulassen, geschweige denn selbst durchsetzen. Auch die Überproduktion ist unvermeidlich, selbst wenn die einzelnen Kapitalisten sich dieser Bedrohung bewusst sind. Denn die Konkurrenz macht es unmöglich, dass ein einzelner Kapitalist seine Produktion einfach einstellt. Gerade in der Krise verschärft sich diese Konkurrenz unter den Kapitalisten nämlich enorm. Zitat: Sobald es sich aber nicht mehr um die Teilung des Profits handelt, sondern um Teilung des Verlustes, sucht jeder so viel wie möglich sein Quantum, das heißt seine Menge, an demselben zu verringern und dem anderen auf den Hals zu schieben. Der Verlust ist unvermeidlich für die Klasse. Wie viel aber jeder Einzelne davon zu tragen hat, wie weit er überhaupt daran teilzunehmen hat, wird dann Frage der Macht und der List. Und die Konkurrenz verwandelt sich dann in einen Kampf der feindlichen Brüder. Zitat Ende, Marx, das Kapital, Band 3. Genau deswegen versucht jeder Kapitalist, seine eigenen Waren weiter zu verbilligen und so viele wie möglich davon zu verkaufen, damit nicht er, sondern die anderen Kapitalisten die Verluste tragen müssen. Während die Konzentration des Kapitals, die Akkumulation, in der Krise ins Stocken gerät, beschleunigt sich deshalb die Zentralisation des Kapitals. Bisher getrennte Kapitale müssen sich zusammenschließen, um dem Schwinden der Profitmasse entgegenzuwirken. Das passiert, indem Unternehmen miteinander fusionieren oder von anderen Kapitalisten aufgekauft werden. Es passiert aber auch, indem die Krise viele Kapitalisten in den Bankrott treibt und deren Marktanteile und Produktionskapazitäten dann von anderen übernommen werden. Kapitel 4.8.6 – Der Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise. Die Krise ist, das kann nur wiederholt werden, also keine Abweichung vom Pfad der kapitalistischen Produktion, sondern zwangsläufig ein Teil von ihr. Letzten Endes sind die Krisen Ausdruck des gesellschaftlichen Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsweise, des Widerspruchs zwischen zunehmend vergesellschafteter Produktion und privater Aneignung. Dieser Widerspruch bedeutet, dass auf der einen Seite die Produktion einen immer stärker gesellschaftlichen Charakter annimmt, während auf der anderen Seite diese Produktion trotz ihres gesellschaftlichen Charakters aber nicht gesamtgesellschaftlich geplant wird, sondern sich weiterhin in den Händen der Kapitalisten befindet, die alle für ihren privaten Profit produzieren. Der private Profit bleibt Sinn und Zweck der ganzen Produktionsweise, die Profitrate der entscheidende Motor. Und wenn dieser Motor stottert, leidet darunter die ganze Gesellschaft. Je stärker die Vergesellschaftung der Produktion wird und je höher die organische Zusammensetzung des Kapitals ist, desto tiefer werden tendenziell die Krisen, desto verheerender die Vernichtung von Kapital, Waren und Menschen. Dieser Widerspruch äußert sich auch darin, dass unter Bedingungen des Privateigentums nur auf der Ebene der einzelnen Betriebe die Produktion zentral geplant wird, während gesamtgesellschaftlich Anarchie der Produktion herrscht, da alle Kapitalisten eben nur für sich planen. Dadurch kann nicht verhindert werden, dass es immer wieder und in periodischen Abständen zu Ungleichgewichten zwischen den verschiedenen Abteilungen der Produktion kommt. Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung ist also die besondere Form, in der im Kapitalismus die Entwicklung der Produktivkräfte in einen Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen tritt. Die fortschreitende Entwicklung der Produktivkräfte macht längst eine andere, höhere Form gesellschaftlicher Beziehungen möglich und notwendig, nämlich den Sozialismus. Je länger er nicht verwirklicht wird, desto schärfer wird der Gegensatz zwischen den Produktivkräften und ihrer immer unpassender werdenden kapitalistischen Hülle. Die Krise zeigt regelmäßig den Bankrott des Kapitalismus an, indem sie die ganze Absurdität der ganzen Produktionsweise vor Augen führt. Zitat: Ist der politische und intellektuelle Bankrott der Bourgeoisie ihr selbst kaum noch ein Geheimnis, so wiederholt sich ihr ökonomischer Bankrott regelmäßig alle 10 Jahre. In jeder Krise erstickt die Gesellschaft unter der Wucht ihrer eigenen, für sie unverwendbaren Produktivkräfte und Produkte und steht hilflos vor dem absurden Widerspruch, dass die Produzenten nichts zu konsumieren haben, weil es an Konsumenten fehlt. Zitat Ende, Engels, Anti-Düring. Auf der einen Seite stehen Massen an Arbeitern, die durch die Krise in existenzielle Not und Elend gestürzt werden und denen selbst das Nötigste zum Überleben fehlt. Auf der anderen Seite werden ebenso Massen an Konsumgütern vernichtet. dass Überfluss und Elend im Kapitalismus nicht nur nebeneinander existieren, sondern sich geradezu gegenseitig bedingen, wird in der Krise so klar zum Ausdruck gebracht wie sonst nie. Die Krisen haben umfassende Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Sie verschärfen, wie gezeigt wurde, die Gegensätze zwischen den Kapitalisten, deren Interessen nun im Kampf um die Aufteilung der Verluste direkt miteinander kollidieren. Aus demselben Grund verschärfen sich auch die Gegensätze zwischen den Staaten innerhalb des imperialistischen Weltsystems. Große Konflikte und auch Kriege zwischen den Imperialisten werden wahrscheinlicher. Der Klassenkampf nimmt tendenziell schärfere Formen an und allgemein kommt es zu einem Anstieg von Unzufriedenheit und spontanen Unruhen. Herrschende Klasse kann in einer solchen Situation zu direkteren und gewaltsameren Formen der Klassenunterdrückung greifen, bis hin zum Übergang in eine offen faschistische Diktatur. Gleichzeitig führt die Krise aber auch dazu, dass die Massen das Vertrauen in die Herrschenden und in den Kapitalismus verlieren und dadurch offener für die revolutionäre Losung werden können. Doch erst wenn der Sozialismus erkämpft wurde, wird es eine ökonomische Entwicklung geben können, in der der wirtschaftliche Fortschritt denen dient, die ihn produzieren und nicht regelmäßig durch Krisen unterbrochen wird, in denen der Überfluss an Waren dazu führt, dass massenhaft Arbeiter ihren Arbeitsplatz und Lebensunterhalt verlieren. Kapitel 4.9.1 – Die Arbeiterklasse. Dieser Hauptmechanismus ist die Ausbeutung der Arbeiterklasse durch das Kapital. Obwohl rechtlich gleichgestellt, sind die Arbeiter gezwungen, ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten zu verkaufen, der sie dafür einsetzt, einen Mehrwert zu produzieren, den er sich aneignet. Während die Kapitalisten also Reichtum anhäufen, ohne selbst zu arbeiten, sind die Arbeiter dazu verdammt, zu arbeiten, ohne Reichtum anzuhäufen. Der Profit der Kapitalisten, nicht der Lohn der Arbeiter, ist der Maßstab des wirtschaftlichen Erfolgs im Kapitalismus, weil die Entwicklung der gesamten Gesellschaft von der Akkumulation des Kapitals abhängt. Die Arbeiterklasse und die Kapitalistenklasse oder Bourgeoisie sind die zwei Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft. Diese Klassen unterscheiden sich nicht einfach nur durch ihr Einkommensniveau, so wie man zwischen in Anführungszeichen Armen und Reichen unterscheidet, sondern durch die Art ihres Einkommens und ihre Rolle in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit, als Planende oder Ausführende, die wiederum von ihrer Position im Produktionsprozess herrühren. Den Kapitalisten fließt der Profit zu, weil sie Eigentümer der Produktionsmittel sind. Die Arbeiter bekommen den Lohn ausgezahlt, gerade weil sie kein Eigentum an Produktionsmitteln besitzen und deshalb ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Die Interessen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie sind einander entgegengesetzt und können nicht miteinander versöhnt werden. Während die Kapitalisten nach einer möglichst hohen Profitrate streben und dafür die Löhne der Arbeiter grundsätzlich so niedrig wie möglich halten müssen, sind die Arbeiter auf einen möglichst hohen Lohn angewiesen, weil sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Die Lohnhöhe richtet sich in Wirklichkeit keineswegs nach der Leistung, wie es bürgerliche Ideologen bis heute behaupten, sondern wird von der ökonomischen Entwicklung und dem Klassenkampf bestimmt. Während in Phasen des Aufschwungs meistens die Löhne steigen, weil das Angebot an Arbeitskräften knapper wird und damit die Kampfkraft der organisierten Arbeiter steigt, verschärft sich umgekehrt in Phasen der Krise mit hoher Arbeitslosigkeit die Konkurrenz unter den Arbeitern und sie sind eher bereit, einen Arbeitsplatz für wenig Geld anzunehmen. Grundsätzlich gilt, je besser organisiert die Arbeiterklasse ist, je entschlossener und konsequenter sie in ihren Organisationen, Gewerkschaften und kommunistischen Parteien die Interessen der Klasse vertreten, desto besser werden ihre Arbeitsbedingungen und ihr Lohn sein. Kapitel 4.9.2 – Grundeigentümer und Kleinbürger. Die Existenz der Klassen wurde nicht erst von Marx entdeckt, sondern bereits von der klassischen politischen Ökonomie, insbesondere Ricardo. Ebenso wie die klassischen Ökonomen ging Marx von einer dritten grundlegenden Klasse neben Arbeitern und Kapitalisten aus, nämlich den Grundeigentümern. Diesen fließt im Kapitalismus eine Grundrente zu, die sie allein dafür erhalten, dass sie Eigentümer des Bodens sind und diesen entweder selbst nutzen, um darauf einen kapitalistischen Betrieb zu führen, oder ihn vermieten oder verpachten, um darauf Pflanzen anzubauen, aus dem Boden Rohstoffe zu gewinnen oder Wohnhäuser zu bauen und zu vermieten. Die Grundeigentümer spielen aber zum Verständnis der Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus eine untergeordnete Rolle. In der Regel sind sie heute zudem gleichzeitig Kapitalisten, spielen also als eigenständige Klasse keine Rolle. Marx untersucht im dritten Band von Das Kapital die Gesetze, nach denen die Höhe der Grundrente bestimmt ist. Diese werden wir hier aber aus Platzgründen nicht darlegen. Zwischen dem Kapital und der Arbeiterklasse steht das Kleinbürgertum. Im engeren Sinne gehören zum Kleinbürgertum kleine Eigentümer, die ein eigenes Geschäft auf der Grundlage des Eigentums an Produktionsmitteln besitzen, aber keine oder nur sehr wenige Arbeiter ausbeuten. Selbst wenn sie wenige Arbeitskräfte einstellen, können sie nicht vom Profit ihres Unternehmens leben und müssen selbst darin arbeiten. Sie gehören also weder zur Kapitalistenklasse noch zur Arbeiterklasse, sondern bilden eine eigene Gruppe. Das Kleinbürgertum in den Städten besteht zum Beispiel aus kleinen Händlern, Handwerkern, Restaurantbesitzern oder niedergelassenen Ärzten mit eigener Praxis. Das ländliche Kleinbürgertum sind die Bauern, die einen eigenen kleinen Hof haben, auf dem sie selbst arbeiten. Mit der Entwicklung des Kapitalismus verschwindet das Kleinbürgertum zwar nicht, aber es wird immer kleiner und ökonomisch unwichtiger. Gehörte zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein großer Teil der deutschen Gesellschaft zur Bauernschaft, ist dieser Anteil heute verschwindend gering. Auch kleine Gewerbetreibende in den Städten werden zunehmend von den großen Monopolen verdrängt, zum Beispiel die kleinen Läden durch die großen Einzelhandelsketten und das Handwerk durch die Industrie, oder sie sind über Kredite von den Banken abhängig, denen damit die Produktionsmittel oft de facto gehören. Aufgrund seiner Stellung zwischen Proletariat und Bourgeoisie ist das Kleinbürgertum eine politisch schwankende Schicht. Es ist durch die kapitalistischen Unternehmen und besonders die Monopole ständig in seiner Existenz bedroht. Wenn der Kleinbürger mit seinem Betrieb scheitert und bankrott geht, rutscht er zwangsläufig in die Arbeiterklasse ab. Gleichzeitig ist er aber auch Eigentümer, kann die, in den allermeisten Fällen vergebliche, Hoffnung auf Aufstieg in die Bourgeoisie hegen und ist daher anfällig für die antikommunistische Propaganda der herrschenden Klasse, da er den Verlust seines Eigentums durch eine sozialistische Revolution fürchtet. Diese Zwischenposition macht das Kleinbürgertum zu einer gesellschaftlichen Gruppe, die sowohl von der Reaktion als auch von der Arbeiterbewegung als Verbündeter gewonnen werden kann. Ein Beispiel für Ersteres ist der Faschismus, der sich historisch vor allem auf Kleinbürger stützte. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Bündnis mit dem Proletariat ist die Oktoberrevolution in Russland, in der die Bauernschaft eine bedeutende revolutionäre Rolle spielte. Kapitel 4.9.3 – Schichten und Fraktionen der Bourgeoisie. Die Klassen sind außerdem nicht homogen. So haben die Kapitalisten zwar einerseits gemeinsame Interessen an der möglichst effektiven Ausbeutung der Arbeiterklasse, der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems insgesamt und so weiter. Andererseits gibt es aber auch gegensätzliche Interessen verschiedener Gruppen des Kapitals, die sich zum Beispiel aus der Stellung des Kapitals im Kapitalkreislauf ergeben. So wie das Kapital bei der Produktion des Mehrwerts zuerst in Geldform existiert, sich dann in produktives Kapital verwandelt und schließlich als Waren auf dem Markt seinen Wert realisiert, gibt es Teile des Kapitals, die sich auf jeweils einen dieser Abschnitte spezialisieren. Das fiktive Kapital ist das Geldkapital schlechthin, das sich nie in produktives Kapital verwandelt, sondern immer nur als Geld einen Zins abwirft. Das produktive Kapital umfasst Industriekapitalisten, aber auch andere Sparten der Mehrwertproduktion, zum Beispiel die kapitalistisch organisierte Landwirtschaft, private Krankenhäuser und so weiter. Auf die Realisierung des Warenkapitals spezialisiert sind schließlich die Handelskapitalisten, die nicht selbst produzieren, sondern sich durch den Kauf und Verkauf von Waren einen Teil des Mehrwerts aneignen. Für jede dieser drei Gruppen ergeben sich bestimmte Interessen allein aus ihrer ökonomischen Funktion. Zum Beispiel haben Banken ein Interesse an hohen Zinsen, Industriekapitalisten hingegen ein Interesse an niedrigen Zinsen, damit sie billig Kredit aufnehmen können. Diese unterschiedlichen Gruppen des Kapitals, die bedingt durch ihre ökonomische Struktur und Funktion im kapitalistischen Gesamtsystem bestimmte gemeinsame Interessen haben und miteinander deshalb in Interessenkonflikte geraten, bezeichnet man auch als Kapitalfraktionen. Durch die Verschmelzung der verschiedenen Gruppen im Finanzkapital, die dazu führt, dass manche Kapitalisten alle drei Funktionen unter einem Dach vereinen, entsteht umgekehrt auch eine Tendenz zur Vereinheitlichung der Interessen der verschiedenen Fraktionen. Inwiefern man trotzdem von Kapitalfraktionen sprechen kann, wie schwerwiegend die Spaltungslinien zwischen ihnen sind und welche Auswirkungen sie auf die Politik haben, ist eine zu erforschende und zu klärende Frage. Eine weitere zentrale Spaltungslinie innerhalb des Kapitals verläuft im Monopolkapitalismus zwangsläufig zwischen dem monopolistischen Kapital, das erhöhte Monopolprofite realisiert, und dem nicht-monopolistischen Kapital, auf dessen Kosten diese Monopolprofite gehen. Aber auch die Höhe der organischen Zusammensetzung des Kapitals, der Grad der Internationalisierung, zum Beispiel die Ausrichtung auf Exporte oder den Binnenmarkt, und weitere Faktoren können zu unterschiedlichen Interessen und Strategien von Kapitalfraktionen führen. Diese Widersprüche innerhalb des Kapitals führen dazu, dass es zwischen den verschiedenen Fraktionen Möglichkeiten zum Interessenausgleich geben muss. Diese Rolle spielen unter anderem die bürgerlichen Parteien, die meistens die Interessen verschiedener Kapitalfraktionen ausdrücken. Die Interessengegensätze zwischen dem Monopolkapital verschiedener Länder sind oft besonders scharf und führen zu politischen Konflikten zwischen den Staaten, die auch als Kriege ausgetragen werden. Kapitel 4.9.4 – Schichten der Arbeiterklasse. Auch die Arbeiterklasse umfasst unterschiedliche Schichten, je nachdem, wo diese Gruppen von Menschen im Produktionsprozess stehen. Die privilegierten, besser bezahlten und abgesicherten Teile der Klasse, die Arbeiteraristokratie, ist tendenziell umso größer und ihr bescheidener Wohlstand umso größer, je weiter die kapitalistische Entwicklung eines Landes fortgeschritten ist und je höher das Land in der internationalen imperialistischen Hierarchie steht. Allerdings führt die kapitalistische Entwicklung mit ihren Krisen auch dazu, dass diese Arbeiteraristokratie ständig ausgehöhlt wird und potenziell ihre Fähigkeit verliert, Arbeiter weiter politisch an das System zu binden. In den ärmeren Schichten der Arbeiterklasse ist die Loyalität gegenüber dem Staat und die Zustimmung zum Kapitalismus wesentlich geringer ausgeprägt. Das heißt nicht, dass diese Arbeiter automatisch zu Revolutionären werden, aber sie sind im Durchschnitt wesentlich skeptischer gegenüber der herrschenden Politik und haben weniger Hoffnung in den Kapitalismus. Die ärmsten Schichten der Arbeiterklasse überschneiden sich zum Teil mit der industriellen Reservearmee, die der Kapitalismus ständig hervorbringt und mal in höherer Zahl, in Krisenzeiten, mal in geringerer Zahl, im Aufschwung, aus dem Arbeitsprozess herauskatapultiert. Bei einem Teil dieser am meisten unterdrückten und ärmsten Schichten der Klasse führt der Kapitalismus zu so starken Verelendungs- und Verrohungserscheinungen, Kriminalität, Drogen, Alkohol oder Spielsucht, Gewalttätigkeit und so weiter, dass sie kaum noch durch die Arbeiterbewegung organisiert werden können. Das niedrige Klassenbewusstsein und die moralische Verrohung dieser Teile der Klasse macht sie zu einem bevorzugten Ansatzpunkt für staatliche Unterdrückungsorgane, um mit ihrer Hilfe gegen die Arbeiterbewegung vorzugehen, aber auch für Faschisten und andere Reaktionäre. Textbox: Neue Marx-Lektüre und monetäre Werttheorie. Die neue Marx-Lektüre hat ihre Wurzeln teilweise schon in den 60ern, zum Beispiel bei Helmut Reichelt, spielt aber seit den 90ern eine verstärkte Rolle, vor allem in der akademischen Befassung mit Marx. Michael Heinrich mit seiner monetären Werttheorie kann heute aufgrund seiner viel als in Anführungszeichen Standardwerk gelesenen Kritik der politischen Ökonomie eine Einführung aus dem Jahr 2007 als bekanntester Vertreter gelten. Heinrich verwirft die Auffassung von Marx und Engels, wonach das Kapital sowohl eine historische als auch eine logische Entwicklung darstellt. Für ihn wie für andere Vertreter der neuen Marx-Lektüre, aber zum Beispiel auch den Gegenstandpunkt, ist die marxische Analyse eine reine Begriffsentwicklung logischer Kategorien ohne Bezug auf die historische Entwicklung. Damit einhergeht, dass der Kapitalismus nicht als sich historisch entwickelnde Gesellschaftsformation aufgefasst wird, sondern die Kapitalismusanalyse lediglich den in Anführungszeichen idealen Durchschnitt der Produktionsweise zu beschreiben hat. Im Unterschied zu Marx, der mit diesem Ausdruck lediglich meinte, dass in der Analyse der Produktionsweise von Besonderheiten abgesehen werden muss, meint Heinrich damit, dass historische Entwicklungstendenzen und Stadien der Entwicklung des Kapitalismus komplett abzulehnen sind. Auf dieser Grundlage verwirft Heinrich sowohl das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate als auch die Imperialismustheorie Lenins. Eine historische Tendenz zum Fall der Profitrate lasse sich nicht begründen. Daraus folge, dass sich auch eine Zuspitzung der kapitalistischen Klassengegensätze nicht nachweisen ließe. Krisen führten nicht zu einer Verschärfung der Widersprüche, sondern dienen nur der gewaltsamen Beseitigung von Ungleichgewichten. Lenins Analyse des Monopolkapitalismus wird verworfen, weil darin angeblich nur der Wille der Monopolherren zähle und nicht mehr das Wertgesetz. In Wirklichkeit verwirft die marxistische Imperialismustheorie jedoch keineswegs das Wirken des Wertgesetzes, sondern analysiert, wie sich aus diesem heraus Monopole bilden, die seine Wirkung verändern. Heinrich lehnt nicht nur den Entwicklungsgedanken der Kritik der politischen Ökonomie ab, sondern die dialektische Methode grundsätzlich. Diese sei, Zitat, eine Art Wunderwaffe, mit der man alles und jedes erklären konnte. Zitat Ende. Heinrich, Kritik der politischen Ökonomie, eine Einführung. Das ist natürlich nicht richtig, denn die Dialektik als wissenschaftliche Methode lässt sich nicht willkürlich anwenden, sondern spiegelt lediglich den realen dialektischen Entwicklungsgang der Realität wider. Die monetäre Werttheorie Heinrichs verwirft die marxische Auffassung, dass der Wert der Waren, also die unter kapitalistischen Bedingungen darin vergegenständlichte Arbeit, die Tauschwerte und Preise bestimmt. Stattdessen werde der Wert überhaupt erst beim Verkauf der Waren gebildet, könne sich also nur im Geld darstellen. Heinrichs Theorie ist damit allerdings überhaupt keine Arbeitswerttheorie mehr, denn Marx ging es darum, durch den Wert als gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit die Austauschverhältnisse, also die Höhe der Preise, zu erklären. Wenn, wie Heinrich behauptet, der Wert einfach dasselbe wäre wie der auf dem Markt realisierte Marktpreis, könnte man durch die Arbeitszeit auch nichts erklären. Damit wäre der Wert dann einfach das, was sich auf dem Markt durch Angebot und Nachfrage herausbildet. Heinrich und die monetären Werttheoretiker verteidigen damit trotz pseudomarxistischer Phrasen letztendlich genau denselben Standpunkt wie die liberale Wirtschaftstheorie nach David Ricardo, die Angebot und Nachfrage für eine ausreichende Erklärung der Preise hält und die Arbeitswerttheorie ablehnt. Textbox Ende.